Hallo und herzlich willkommen wieder zur Kurzform von A, moderiert von und mit Dominik und den wunderbaren Gästinnen und Gästen aus der Achterrasse. Also das moderiert hast du leicht betrunken gesagt. Da hat mindestens ein Buchstabe gefehlt nach meinem Hören, aber das kann auch im Äther untergegangen sein. Moderiert. Ja, hallo und herzlich willkommen. Das fantastische, originelle Format, der gleiche alte Käse, nur mit neuen Menschen. Nächste Runde. Nachdem die Vanessa in der letzten Folge sich so souverän geschlagen hat, hoffe ich nun, dass der Tobi ähnlich erfolgreich sein wird bei der Folge, die ihm gewidmet ist. Tobi, die provozierende Frage zu Beginn, die ich dir stelle, Klimakatastrophe, wirklich so schlimm? Ja. Wow, danke, souveräne Antwort. Dann Folgefrage, gibt es Dinge, die du mit uns teilen möchtest? Außer, dass du den vielleicht weltbesten Bot geschrieben hast, der automatisch twittert, was du für Podcasts hörst. Ich möchte nochmal betonen, ich habe den nicht geschrieben. Das ist eine Funktion, die bei Podcast Addict mit drin ist. Ich kann so gut wie nicht programmieren. Was ich teilen will, ist ganz einfach, wenn diejenigen, die zuhören, alle Folgen 8 gehört haben, so wie ich das gemacht habe, und alle Folgen Entbehrliches gehört haben, so wie ich das gemacht habe, dann könnt ihr vielleicht mal meinen eigenen Podcast reinhören, der heißt Geschichte Europas, und ich hoffe, er gefällt euch. Die, was ist denn dein Fokus? Hast du einen ernsthaften Geschichtspodcast-Angle oder was ist dein Ansatz? Er ist doch schon eher ernsthaft. Also ich interviewe ExpertInnen zur europäischen Geschichte und ich fasse die dabei so weit wie möglich von Entstehen der Landmasse Europas bis in die heutige Zeit. Und ja, ich versuche schon da ernsthafte Themen zu machen, aber auch mal was für zwischendurch. Also zum Beispiel nächste Woche kommt was raus zur WM66, die mit dem Wembley-Tor. Ach, und die ist zwar einigermaßen politisch trotzdem, weil zum Beispiel sich die Engländer damals geweigert haben, die nordkoreanische Hymne zu spielen vor den Spielen, weil sie Nordkorea nicht anerkannt haben. Aber es geht auch so ein bisschen darum und ich habe eine tolle Expertin und die wird uns endgültig erklären, ob das Wembley-Tor drinne war oder nicht. Also wie du weißt, ich habe ja immer einen Softspot für Fußball. Im Gegensatz zu anderen Menschen in diesem Podcast, zwinker, zwinker in zwei Richtungen. Ich habe ganz andere, das heißt, Softspots. Die sind also in meiner Körpermitte. Schick mir gerne mal den Link und ich promote es auch gerne mal über Twitter und höre auch gerne rein. Vielen Dank, Tobi. Herr Weißmann, haben Sie eine Folge im Petto? Aber hallo, ich habe nämlich Mail bekommen von der Sandra und die schreibt, Achtung, es wird ein klein bisschen länger, aber es ist so schön. Hallo Philipp, ich bin's, die Sandra. Vor ein paar Wochen habe ich euren Ach-Podcast entdeckt und bin seither im Ach- und A-Fieber. In jeder freien Minute habe ich euch auf den Ohren, wenn nötig auch per Kopfhörer. Ich fürchte, der ein oder andere hier im Haushalt Lebende ist schon von meinen Lachanfällen aus dem Nichts genervt. Allerdings ist es mir auch gelungen, das Ach-Virus zu streuen. Unser Sohn Julius, 12 Jahre, hört euch noch öfter als ich. Wiederum zum Leidwesen der anderen, denn die verstehen den einen oder anderen Scherz unserer beiden, also die Insider, leider nicht. Klammer auf, selbst schuld. Du siehst, ich bin begeistert von eurem Format, aber auch von der super sympathischen und witzigen Art, wie ihr uns Hörern die Inhalte vermittelt. Zu meinem Geburtstag vergangene Woche, es ist jetzt schon ein bisschen her, muss ich zugeben, wir hatten jetzt das Format ein bisschen länger nicht und natürlich habe ich auch so ein bisschen Rückstau mit diesen Community-Antworten. Zu meinem Geburtstag vergangene Woche hatte Julius eine ganz besondere Überraschung für mich. Er hatte 3 A-Folgen für mich vorbereitet und sogar ein eigenes Intro aufgenommen. Oh, allein das ist ja schon der Hammer. In dem selbstverständlich die Regeln genau erklärt wurden. Wir hatten beim Raten eine Menge Spaß und zumindest 2 der 3 Personen konnten wir erraten. Kurt Cobain und Juppe Heestes waren es nicht. Das habe ich, wie es sich gehört, gleich nach den ersten Hinweisen abgefragt. Die mindestens 10 Hinweise zu 3 Persönlichkeiten, die nicht mehr unter uns weilen, schicke ich dir mit dieser E-Mail. Vielleicht möchtest du den einen oder anderen für eine A-Folge verwenden. Da ich mich streng an die Regeln halte und die Folgen chronologisch höre, kann ich nicht ausschließen, dass einer davon vielleicht schon dran war. Aber ich denke eher nicht. Ich danke euch dreien für den tollen Podcast und freue mich auf die vielen alten Folgen, die ich noch vor mir habe und die hoffentlich noch vielen neuen, wenn ich euch mal eingeholt habe. Viele Grüße auch von Julius, Sandra Welzel. Holy moly, was für eine wunderschöne E-Mail. Und 10 Hinweise auf 3 Leute. Jeweils. Ach, jeweils. Jawohl. Jeweils 10 Hinweise auf drei Leute. Und wo ich jetzt gerade ein bisschen zusammengezuckt bin in, ach, wie schön ist, ich habe das aufgemacht und sehe gerade, das ist handgeschrieben. Also entschuldigt vielleicht, wenn ich das nicht alles ganz schnell runterlesen kann. Ein bisschen eingescannt und nicht die aller einfachste Shift zu lesen. Und ich habe jetzt auch einfach das schon lange nicht mehr getan. Von daher, ich gebe mein Bestes und lese vor. Hinweis? Aber jetzt nochmal ganz kurz. Wir suchen jetzt eine Person. Ihr sucht eine. Aber das sind drei, genau, also es sind drei PDFs an der, E-Mail dran. Alles ich habe mir jetzt eine ganz normale Folge mit drei. Okay, alles genau. Ja, also, 30 Hinweise auf eine Person. Genau, so ähnlich. Genau, Tobi, kein Druck, aber du hast ja gemerkt, was die Vanessa gemacht hat. Also du wirst jetzt direkt verglichen, gell? Juhu. Ich wurde am 24. Februar 1955 in San Francisco geboren. Ich bin Sohn eines syrischen Politstudenten und der Amerikanerin Joanne Carol Schäble. Und da sind wir wieder bei der Schäble. Hat mir neulich mal den Namen. Sagen, hast du 1954 gesagt? Na, 1955. Ich hatte eine Schwester. Es ist also nicht der vom letzten Mal. Wahrscheinlich zu krass gewesen. Zweimal in Folge das gleiche Jahr. Das hätte man noch nie gehabt. Ja. Ich finde es schon krass, dass da überhaupt nur ein Jahr dazwischen ist. Ja, ein typischer Hinweis, der zu 0% mich weiterbringt mal wieder. Ist gut, dass ihr, dass euch das so geht, weil tatsächlich, lese ich jetzt einfach Hinweis 2 vor. Da beide meiner Großelternpaare der Ehe nicht zustimmten, wurde ich von meiner Mutter als Sozialwaise zur Adoption freigegeben. Okay. Okay. Keine Ahnung. Hinweis Nummer 3. Ich wurde von Paul Reynolds und dessen Frau Clara adoptiert. Da diese in unmittelbarer Nachbarschaft des Silicon Valley wohnten, konnte ich sehr gut meiner Leidenschaft nachgehen. Steve Jobs. Steve Jobs? Korrekt. Juhu! Sorry. Dominik war ein bisschen am schnellsten und ich fand, also ich habe gelesen, syrischer Politstudent und ich so, alles klar, das ist einer der bekanntesten. Dass er syrische Wurzeln hat. Genau, ja. Die syrische Migrationsgeschichte von ihm ist doch sehr bekannt. Es tut mir fast ein bisschen leid, dass ich es so schnell gesagt habe. So. Ich wollte es gerade sagen, das hat irgendwie, ich war mir nicht sicher. Ah. Aber Philipp hat auch noch die zwei Hints. Ich würde sagen, wir teilen uns einfach, okay? Philipp, kannst du im Schnitt einfach eine Millisekunde. Vanessa, super. Ja. Der Jürgen macht, er schlägt vor, dass das im Schnitt gelöst wird und der Philipp das einfach so schneidet, dass du schneller bist. Ja, genau, der Dominik sich dann trotzdem voll feiert. Ja, sehr gute Idee. Wir machen doch hier keine Geschichtsklitterung. Ja, aber dann bitte die restlichen Hinweise, Herr Kollege Weißmann. Ja, gerne doch. Hinweis 4. Ich konnte schon bei meiner Einschulung lesen und durfte eine Klasse überspringen, da ich mich langweilte. 1972 erreichte ich den Highschool-Abschluss und schrieb mich am Reed College in Portland ein. Ich schmiss das Studium nach dem ersten Semester. Nummer 5. 1967 gründete ich mit zwei Freunden in meiner Garage unser Unternehmen. Unser erstes beworbenes Produkt wurde für $666.66 verkauft. Teuflisch. Nummer 6. In den 70er Jahren ernährte ich mich nach eigenen Angaben sehr streng nach der Ernährungsweise der Frutarier. Dadurch soll mein Unternehmensname entstanden sein. Ja, jetzt glaube ich, wäre es ziemlich offensichtlich gewesen. Ja? Hinweis 7. 1983 warb ich Pepsi-Manager John Scully für den Posten als Geschäftsführer für Unternehmen an. Nummer 8. Ich halte den Weltrekord für den schlechtesten bezahlten Geschäftsführer. Hat er $1 mal sich geben lassen? Genau, das war, glaube ich, eine regelmäßige Sache, dass er immer nur $1 Lohn bekam. Ich weiß aber nicht, wie viel Anteile er bekam und allein die Wertsteigerung seiner eigenen Aktien überstieg das einfach alles. Hinweis 9. Ich übergab 2011 aus gesundheitlichen Gründen an den jetzigen Geschäftsführer. Und Hinweis 10. Als ich am 5.10.2011 starb, wurde mein Vermögen auf 8,3 Milliarden geschätzt. Ich prägte die Geschichte des Computers wie kaum ein zweiter. Ja, nicht nur des Computers, würde ich behaupten. Hier mit iPhone, das ist ja wahrscheinlich unterdessen noch der größere Impact, oder wie seht ihr das? Oh, der erste Apple-Computer hat schon im Heimbereich wahnsinnig viel gemacht. Es ist schwierig. Ich würde sagen, da musste, glaube ich, sehr unterscheiden, so die Breitenwirkung versus die sehr nischige, aber dafür Tiefenwirkung. Und das irgendwie so gegeneinander aufzuwägen, vermag ich nicht in der Form. Aber klar, so von der gegenwärtigen Präsenz. Naja, aber es hatte ja im Computerbereich nie eine auch nur annähernde Vormachtstellung, wenn du es jetzt vergleichst mit dem iPhone und dem Telefonbereich so oder iPad, neue Geräteklasse überhaupt aufmachen und so. Also ich würde schon auch sagen, in den Mobilgeräten war das doch ein bisschen beeindruckender sogar noch. Aber er hat uns schöne viele Stunden beschert. Und was ich auch krass finde, ist, dass er ja auch quasi der Beginn von Pixar war. Was ich auch nicht wusste, bis ich da mal was zugelesen hatte. Ja. Also auch da viele schöne Stunden. Ja, doch, was ist euer Lieblings-Pixar-Film? Oben. Oben ist wunderschön. Die ersten 10 Minuten von oben sind einfach besser als alles ever. Der Rest vom Film finde ich okay. Aber diese ersten 10 Minuten sind brillant. Ja, aber das will ich nicht mehrfach gucken. Oder Wall-E mehr mag. Also bei mir ganz ist kurz Monster, noch oben, Monster AG. Also ich bin tatsächlich auch beim Jürgen mit Monster AG, weil ich meine, man muss ja immer unterscheiden zwischen Rewatchability, wie oft du was gucken kannst und dich dabei amüsierst und was halt irgendwie am besten im Stile von wie viel Impact es auf dich hatte. So. Und die ersten 10 Minuten von oben sind halt emotional halt ein Gut Punch ohne Ende. Das ist halt, keine Ahnung, wie Schindlers Liste, das schaue ich auch nicht ständig, aber ich finde es total genial, dass es halt einmal mein Leben so berührt hat. So. Und da würde ich oben tatsächlich auch eher einordnen. Und ich habe tatsächlich einen Geheimtipp, Inside Out, wo ja, quasi, wo ja, sie in den Gefühlen von dem, Kind sind. Das ist eine fantastische Mischung aus, kann man hervorragend mehrfach gucken und ist aber gleichzeitig zu Tränen rührend und auch mit einer Message, ja. Also ich kann auch nicht. Also wir haben immer mit Kindern geguckt, das ist schon auch ein bisschen unzugänglich, so gerade für die jüngeren Zuschauer. Was glaube ich für jüngere Zuschauer eher was ist, was Impact hat, wäre Alo und Spot, weil der hat auch am Anfang so einen König der Löwen-Moment. Okay, den habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gesehen. Das kann man schon mal anschauen, das ist nicht kein Meisterwerk, aber ich glaube für Kinder quält er. Das ist The Good Dinosaur. Ja, das ist das mit den Dinos und dem Menschen. Mhm. Ich meine, es gibt, glaube ich, einfach, wir können es rumdrehen, es gibt, glaube ich, einfach keinen richtig schlechten Pixar-Film. So, mir fällt keiner ein. Und, also allein, wenn du Cars durchguckst und dann Planes noch hinterher, die kannst du alle gucken. Die sind alle gut. Aber so. Ist euch eigentlich bewusst, wie unvorstellbar viel Umsatz die Cars-Reihe an Merchandising und dergleichen Lizenzierung? Ja, guck irgendwo bei den Discountern rein, da ist gefühlt alle 5 Minuten irgendwas davon auf irgendwelchen Sachen draufgedruckt. Also der One-Two-Punch aus Lizenzierung für Frozen und für Cars alleine wäre schon ein krasses Milliardenunternehmen. Das ist wirklich, unterschätzt man bisweilen, was Disney da an also Frozen ist ja irgendwie schon sehr, sehr präsent, aber Cars war ich echt geschockt, wie viel Umsatz die machen, Jahr für Jahr. Cool, super. Alles klar. Ja, ich würde sagen, es war knapp und der Druck auf Olli ist jetzt quasi umso größer, weil jetzt haben wir halt klarer Sieg, halber Sieg und jetzt muss man halt schauen. Das brauche ich ein Viertel, Viertel erraten. Ja, ein Viertel. Das wäre so geil, wenn wir einfach 4 Leute exakt parallel sprechen. Für diese Folge ist jetzt an dieser Stelle vorbei. Und Herr Weißmann, möchten Sie noch was sagen? Vielen Dank, Sandra, für die Einreichung von den tollen Hinweisen. Hat ein bisschen länger gedauert. Die Mail kam schon im Januar. Aber ja, so ist das. Vielen Dank. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ciao.